Ach ja, der Sex. Gefährlich. Es wird dir folgen. Als Jay in It Follows das erste Mal mit ihrem Freund schläft. Jemand hat es mir angehängt? Von da an verfolgt sie ein böser Fluch. Und ich habe es auf dich übertragen. Den sie nur loswerden kann, wenn sie ihm dem Nächsten ebenfalls beim Sex weitergibt. Doch bis dahin verfolgt den Teenager in einer immer unheimlicher werdenden Welt eine Gestalt, die immer wieder ihr Aussehen wechseln kann. Nur Jays Freunde, keine Erwachsenen, haben Verständnis für den Horrortrip, den Jay durchlebt. Verdammt, was? Geh nachsehen. Großartig, wie David Robert Mitchell, ohne Blut oder Special Effects, die Stimmung, das Gefühl, die Verunsicherung von diesem Übergang in das Erwachsenenleben, der sich natürlich mit dem Sex verbindet, eingefangen hat. In der Küche ist eine Fensterscheibe kaputt. Aber da ist niemand. Bist du sicher? Verblüffend, wie präzise, spannend und klug das Kino manchmal vom immer mitlaufenden Strom des Unterbewussten und seinen Versionen von der Welt erzählen kann. Und natürlich muss das, wenn wir mal die Genre-Schubladen aufziehen wollen, ein Horrorfilm sein. Und in diesem Fall, was für ein verstörend spannender. Hilfe! It Follows von David Robert Mitchell. Herausragend. Daru, französischer Lehrer in Algerien, 1954, kurz vor Ausbruch des Unabhängigkeitskrieges. Daru soll einen Algerier in die nächste Stadt bringen. Mohammed hat einen Mann getötet. Zwei Männer auf ihrem Fußmarsch durch ein karges, unsicheres Land, wo sie Mohammeds gefährlichen Verwandten, algerischen Rebellen oder einer gnadenlosen Einheit der französischen Armee begegnen. Vielleicht kann, vielleicht muss man den Menschen, sofern David Olefins Verfilmung von Albert Camus' Novelle »Der Gast« als ein Western betrachten. Die kargen Steinwüsten des algerischen Atlasgebirges, durch die die beiden Protagonisten ziehen, diese Landschaft ist wie in vielen Western auch hier Hauptdarsteller, untermalt von den suggestiven Klängen des Soundtracks von Nick Cave und Warren Ellis. Ein magischer Raum, in dem der Mensch fast verschwindet. Viggo Mortensen spielt den Lehrer, der die Kinder in einem einsamen Schulhaus unterrichtet, das in die Wüste gesetzt wirkt wie in einem Monument Valley-Bild von John Ford. Viggo Mortensen, der dem Aragorn im Herrn der Ringe eine Shakespeare'sche Dimension verlieh und damit immer wie ein Kontrapunkt zur Fantasy-Vorlage wirkte. Abenteurer und Grübler, verbunden mit einer fast unheimlich wirkenden Ruhe. Viggo Mortensen kann diese Facetten auch in den Menschen so fern überzeugend vermitteln. Ebenso wie Reda Karteb, der den Reisepartner Mohammed spielt. Mit großer Wucht entfaltet David Olefin so ein Drama über das Gegeneinander oder das Miteinander von unterschiedlichen Kulturen oder Religionen. Wohin, Rana? Wo sind wir? Fragt Mohammed. Bersina. Bersina, sagt Daru. Was machen wir da? On va faire quoi? Tu vas voir. Wirst schon sehen. Tu connais? Kennst du den Ort? Je suis né en bas. Da unten bin ich geboren, meine Eltern haben im Tal gearbeitet und da drüben, ich auch als Kind. Da drüben? In den Weinbergen und bei der Halfa-Grasernte. Ich habe noch nie Franzosen Halfa-Gras ernten sehen. Nein, nein, sie waren Spanier aus Andalusien. Los Caracoles, so nannten sie uns, die Schnecken mit dem Haus auf dem Buckel. Für die Franzosen waren wir Araber und für die Araber sind wir jetzt Franzosen. Am Ende ihres gemeinsamen Weges haben Daru und Mohammed eine große Nähe zu und Verständnis füreinander entwickelt. Eine sehr zeitgemäße Botschaft, die dieser grandiose Film vermittelt. Den Menschen, so fern von David Olefin, ein Meisterwerk. Und das da ist Pablos Geld. Rührt es ja nicht an. Er muss in Bewegung bleiben zurzeit. Aber keine Sorge, dieser Krieg ist bald zu Ende. Escobar, Paradise Lost, Andrea Di Stefanos Film, erzählt vom berühmt-berüchtigten Drogenboss Pablo Escobar in den 1990er Jahren, als noch nicht der mexikanische, sondern der kolumbianische Drogenkrieg im Zentrum des Interesses stand. Nick, ein junger Kanadier, verliebt sich in die Nichte von Escobar. Josh Hutcherson spielt diesen blauäugigen jungen Mann, Benicio del Toro, den Drogenboss, von dem eine verstörende Aura von Gefährlichkeit ausgeht. Was ist passiert, Nico? Alles in Ordnung? Du willst meinen Tod? Wo bist du, mein Junge? So vermittelt sich etwas von dem Gefühl, dass Überleben in dieser Welt reiner Zufall ist. Trotzdem bleibt Escobar Paradise Lost zu sehr Hollywood-Klischee. Dass nämlich Josh Hutcherson, Star aus den Tribute von Panem-Verfilmungen, hier am Ende überlebt, vorhersehbar. Mit Gerardo Najandros kantigem Drogenthriller Miss Bala von 2012 kann sich Escobar nicht messen. Escobar Paradise Lost von Andrea Di Stefano annehmbar.